Das ist Jahannam, die euch angedroht wurde, brennt heute in ihr dafür, dass ihr ungläubig waret. Heute versiegeln wir ihre Münder, jedoch ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße werden all das bezeugen, was sie erworben haben. Und hätten wir gewollt, hätten wir ihr Augenlicht auslöschen können. Dann würden sie versuchen, möglichst schnell auf den Weg zu kommen. Aber wie hätten sie etwas sehen können? Und hätten wir gewollt, hätten wir sie verwandeln können, wo sie waren. Dann wären sie nicht imstande gewesen, vorwärts oder rückwärts zu gehen. Und dem wir ein langes Leben geben, setzen wir körperlichem Verfall aus. Wollen sie es denn nicht begreifen? Und wir haben ihnen nicht die Dichtung gelehrt, noch ziemte es sich für ihn. Dies ist nichts als eine Ermahnung und ein deutlicher Koran, auf das er jeden warne, der am Leben ist, und auf das das Wort gegen die Ungläubigen in Erfüllung gehe. Haben sie nicht gesehen, dass wir von den Dingen, die unsere Hände gemacht haben, für sie das Vieh schufen, dessen Besitzer sie geworden sind? Und wir haben es ihnen dienstbar gemacht, so dass manche von ihnen zum Reiten dienen und manche Nahrung geben. Und sie haben an ihnen noch anderen Nutzen und auch Trank. Wollen sie also nicht dankbar sein? Und sie haben sich statt Allah Götter genommen, damit ihnen geholfen würde. Sie vermögen ihnen nicht zu helfen, vielmehr sind sie selbst als eine Heerschar für sie im Einsatz. So lass dich daher von ihrer Rede nicht betrüben. Wir wissen, was sie verbergen und was sie offenkundig tun. Weiß der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschufen? Und siehe da, er ist ein offenkundiger Widersacher, und er prägt uns Gleichnisse und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer kann die Gebeine beleben, wenn sie morsch geworden sind? Sprich, er, der sie das erste Mal erschuf, er wird sie beleben, denn er kennt jegliche Schöpfung. Er, der für euch Feuer aus den grünen Bäumen hervorbringt. Und siehe, davon habt ihr dann Brennmaterial. Ist er, der die Himmel und die Erde erschuf, nicht imstande, ihresgleichen zu erschaffen? Doch, und er ist der Erschaffer, der Allwissende. Wenn er ein Ding will, lautet sein Befehl nur, sei. Und es ist. Also gepriesen sei der, in dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ruht, und zu dem ihr zurückgebracht werdet.